WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Woche. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir starten wie immer mit einer offenen Themenrunde. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns kostenfrei oder ihr mailt domian@wdr.de. Mit wem fangen wir an? Mit Frank fangen wir an. Frank ist 50. Guten Morgen, Frank. Ja, schönen guten Morgen. Hallo, Frank. Hallo. Also ich finde es schön, dass es mal geklappt hat, dass ich auch mein Fernsehen so jetzt kurz berichten kann, ja, um was es geht bei mir. Ich bin gespannt, um was es geht. Ja, es geht bei mir um meine Frau. Ja. Sie ist 34 Jahre alt. Sie ist am 30.07. draußen zusammengebrochen. Ja. Wo dann halt auch noch Notarzt und Krankenwagen kam. Ich bin dann zugerufen worden, da hat mich ein junges Mädchen angerufen, dass meine Frau zusammengebrochen hat. Das war vielleicht höchstens 2 Minuten. Mhm. Ja, meine Frau sagte mir, ihr geht's gut, was natürlich ich nicht so gesehen habe. Die hat auch immer Tage vorher sehr starke Atemnot, bei jedem Schritt. Und dann kam, wie gesagt, bin ich zugegangen und sie konnte noch dem Notarzt sagen, in welches Krankenhaus sie möchte. Ja, da sagte sie, in Dienstlaken, das heißt Vinzenz Krankenhaus. Und dann ist sie auch im Krankenwagen hin. Ich musste aber nach Hause, weil meine Frau auch einige Tabletten wie Pille und so weiter auch nehmen musste, immer regelmäßig. Und das habe ich auch gemacht. Und dann im Krankenhaus sagte der Arzt zu mir, es sieht sehr schlecht für meine Frau aus. 50-50, sie musste noch sehr stark reanimiert werden. Also der Zustand wurde immer gravierender im Krankenwagen. Ja. Ja, und dann habe ich 3 Wochen gehört. Die mussten sie dann auch im Wachkoma legen. 3 Wochen habe ich jeden Tag gehört, meine Frau wird sterben. Sie wird sterben, sie wird sterben. Warum? Was haben die Ärzte vermutet? Was war es gewesen? Also eine schwere beidseitige Lungenembolie. Und das hat natürlich auch vorgerufen, dass halt auch ein Herzstillstand im Krankenwagen. Verstehe. Ja, kam, genau, ja, genau. Und Intensivstation. Immer wenn ich irgendwas Gutes bei meiner Frau sage, es wurde immer widerlegt. Es wurde einfach immer widerlegt, nee, das würde ich mir einbilden, es kann nicht sein und so. Sie weint auch viel. Sie versucht auch schon mal des Öfteren die Lippen zu bewegen und dann höre ich auch ein Aua, höre ich bei meiner Frau. Hast du gehört? Ja, selbstverständlich, ja, natürlich. Also drei Wochen lang lag sie in dem Koma. Ja, das liegt ja immer noch in diesem Wachkoma. Sie liegt immer noch in dem Wachkoma. Ja, selbstverständlich, ja. Verstehe. Ja, dann, ja, genau. Und dann der Chefarzt kommt zu mir am Krankenbett, meine Frau, und gibt mir zwar in die Hand, guckt mich aber nicht in die Augen. Wissen, was der nur gesagt hat? Ihre Frau kann vorsehen, dass sie überhaupt noch lebt. Frank, das ist jetzt eine schwierige Situation. Du beschuldigst ja jetzt ein Krankenhaus und das Krankenhaus kann im Moment keine Stellungnahme dagegen sagen oder sich äußern. Bleib mir doch mal einfach so bei deinem Gefühl. Das ist natürlich ein schlimmes Gefühl. Deine Frau liegt im Wachkoma aufgrund eines sehr schweren Vorfalls und niemand weiß, was mit dir wird. Ja, genau so ist es. Ja, eben, das ist, ich hier der Oberarzt, meine Frau liegt jetzt in Hagen, seit dem 30.08. Neurologie. Sehr gute Neurologen und der Neurologe hat mir irgendwas von 8% gesagt. Was soll ich unter 8% verstehen? Also sie ist verlegt worden in ein anderes Krankenhaus? Ja, genau, in Hagen-Sauerland. Ja, nun, wir müssen ja nicht alles genau nennen, sonst haben wir das Problem wieder, dass die Klinik sich nicht dazu äußern kann. Was ist jetzt für dich, außer natürlich deiner persönlichen Traurigkeit, das ist das Hauptproblem, dass du dich nicht gut von den Ärzten informiert fühlst? Gut, jetzt da, wo sie jetzt ist, finde ich schon, dass ich gut informiert werde, was vorher nicht der Fall war. Aber mein Herz sagt mir und auch mein Gefühl, dass es wieder was wird. Dass es wieder was wird? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ich gehe da jetzt nicht nach meinem Verstand, ich gehe, was mein Herz mir sagt. Und was ich auch bei meiner Frau sehe oder entdecke. Wie zeigt sie sich denn so, wenn du sie besuchst? Was für einen Eindruck hinterlässt sie? Ja, ich lasse auch Musik spielen, die sie immer gerne gehört hat. Und mein Gefühl, was sie für mich, gut, ich sehe die Tränen, alles. Ich denke schon, dass sie mich versteht. Hat sie die Augen auf? Die Augen hat sie auf. Ja, und dann hat sie sich auch mal zu, aber ich weiß, ich kann nicht sagen, ob sie mich erkennt. Das kann ich nicht sagen. Das ist leider, was ich leider Gottes nicht... Sie ist quasi damals von, nach diesem Vorfall, das habe ich gerade am Anfang nicht ganz verstanden, ist sie in dieses Wachkoma gefallen? Oder? Ja, die haben sie ja in Wachkoma gesetzt. Man hat sie zunächst versetzt und man kann sie nicht wieder rausholen aus dem Wachkoma? Ja, das ist leider, die versuchen und hier der Arzt, der jetzt zuständig ist, ein Oberarzt, ist eigentlich sehr gut, der erklärt mich viel, also er redet viel mit mir und er sagte mir, das Problem ist, es muss mehr bei ihrer Frau kommen. Es ist einfach zu wenig, was kommt. Weil sie hat ja auch eine sehr starke Gehirnquetschung davon getragen, wo halt also viel nicht in den Bildern mehr sichtbar ist. Ja. Und das ist die Sorge der Ärzte, ne? Das ist die große Sorge, ne? Das heißt, man lässt sie noch wahrscheinlich relativ noch eine Weile in diesem Zustand. Ja, jetzt haben sie auch medikamentös umgesetzt, weil sie hatte immer einen hohen Kreislauf und so weiter und so fort. Aber das haben die jetzt im Griff. Und da sagte der Arzt mir gestern auch, das ist schon mal positiv, dass sie das jetzt durch die anderen Medikamente, die sie jetzt bei meiner Frau einsetzen, dass sie kommt zur Ruhe. Ich bin halt etwas unsicher, muss ich ja sagen. Ich wusste nicht, dass man einen Patienten, natürlich weiß ich, dass man einen Patienten in ein Koma versetzen kann, aber ich wusste nicht, dass man einen Patienten in ein Wachkoma versetzen kann. Ja, das wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Also das war für mich auch neu. Warum macht man das und warum kein Koma? Das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Nee, das tut mir leid, das kann ich leider auch nicht beantworten. Also ich sag ja, mir ist das alles noch unverständlich. Meine Frau war immer lebensfreudig. Ich habe auch schon lange mit einem Darmlast. Sehr lange. Ich glaube, Frank, vielleicht sind wir beide jetzt Opfer, dass wir es beide nicht richtig verstanden haben, was da vorgegangen ist. Du siehst natürlich deine sehr schwer erkrankte Frau. Ja. Und wir haben uns jetzt ein bisschen verheddert mit dem Koma und Wachkoma und so weiter. Bleibt eigentlich ja nur zu wünschen, dass es deiner Frau doch nach einer gewissen Zeit hoffentlich besser geht. Ja, und das ist das ist die große Hoffnung. Ja, der Oberarzt meinte nur zu mir, jetzt in den letzten Wochen muss mehr tun, muss sich mehr entwickeln. Er meinte, wenn sie jetzt in Amerika wäre, würden sie jetzt nach 6 Wochen sagen, gibt nichts mehr. So hat sich der Oberarzt mir geäußert. Ich weiß nicht, ob der da richtig liegt. Ich kann ich nicht beantworten. Gut, ehe wir jetzt noch etwas in die Welt setzen, was vielleicht nicht stimmt, würde ich sagen, brechen wir es mal an der Stelle ab. Wir rufen dich auf jeden Fall nochmal an und wir gucken mal, ob wir dir vielleicht in einer gewissen Weise doch noch helfen können. Das heißt, meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Ja, so machen wir es. Ja, vielen Dank. Sehr gerne, Frank. Ja, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Ich glaube, bei dem Frank aufgrund der persönlichen Betroffenheit ist da so einiges durcheinander gekommen. So konnte das nicht exakt stimmen, aber natürlich wird seine Frau sehr krank sein und er macht sich große Sorgen um seine Partnerin. Und dementsprechend ist das ja auch verständlich, dass man da verschiedene Begriffe dann vielleicht durcheinander bringt und überfordert ist auch. Hier ist Leana. Leana, stimmt das? Ja, stimmt. 26, guten Morgen. Morgen. Leana, um was geht's? Es geht um meine Ehe oder um meinen Ex-Mann. Es war alles so ein bisschen schwierig. Erzähl mal, was ist los? Seit wann seid ihr getrennt? Wir sind getrennt seit letzten Jahr Januar und geschieden seit letzten August. Ah ja, seit einem Jahr geschieden jetzt. Genau. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet? 6 Monate. Nicht lange. Nee, gar nicht. Und warum so früh dann die Trennung wieder? Weil er schon während der Ehe oder schon vor der Hochzeit eine Affäre hatte. Was ist der genaue Grund deines Anrufes? Ja, das ist, es war halt irgendwie schwierig mit ihm und das ist schwer zu erklären. Er hatte einen gewissen Fetisch. Und ich habe das halt alles mitgemacht, obwohl das nicht das war, was ich wollte. Was für ein Fetisch war das? Er hat Frauenklamotten getragen. Ach. Aber halt sehr extrem, wirklich alles, was halt eine Frau anhat, bis hin zu Plastik, Klebebrüsten. Ja, und das das die ganze Zeit mitgemacht zu haben, obwohl das halt nicht das war, was ich wollte. Und gleichzeitig noch irgendwie so belogen und betrogen zu werden. Ja. Wann hatte er dir das denn erzählt und offenbart, dass er diesen Fetisch hat? Er hatte schon von Anfang an der Beziehung davon gesprochen. Und das war auch immer irgendwie so ein bisschen, ja, es fing halt sehr schleichend an. Es war, dass er dann mal einen Rock anhatte oder mal ein Kleid oder mal Stiefel. Aber so wirklich extrem wurde das dann eigentlich erst ja, nach der Hochzeit, nach dem Zusammenziehen. Wie lange kanntet ihr euch denn vor der Hochzeit? 3 Jahre. Ach so, doch so lange. Ja. Aber als du ihn zum ersten Mal im Rock gesehen hast, wie hast du denn da empfunden und reagiert? Ich fand's lustig. Also es war, weil es passte nicht. Er war rein optisch halt so ein typischer Mann mit Glatze und langem Bart. Und dann halt dieser Rock. Also die ersten Male fand ich es einfach nur lustig. So, jetzt hast du gerade gesagt, der hat sich sehr ausführlich gekleidet als Frau. Ja. Beschreib's doch mal noch genauer. Was hat er an? Wie hat er sich zurechtgemacht? Er hatte alles an. Also es fing an bei ja, diesen Klebebrüsten, BH, Corsage, Strapse, Kleid, Oberteile, ja. Und wie hat er sich, wenn er Bartträger war, wie hat er sich im Gesicht dann gestylt? Gar nicht. Gar nicht? Nee. Also keine Schminke oder? Nein, also das nicht. Keine Schminke und auch keine Perücke oder so. Also er fing ab Hals an, Frau zu werden oder oben war er Kerl. Relativ absurdes Bild, ne? Ja, sehr absurd. Und Schuhe auch? Ja, so lange Stiefel, sowas. Wann hat er das angezogen? Ja, eigentlich sobald er von der Arbeit nach Hause kam. Jeden Tag? Ja, wenn wir nichts vorhatten, wenn kein Besuch anstand oder so, dann jeden Tag. Ach. Hat er das nur in der Wohnung angezogen? Nein, er ist irgendwann dann auch ja, nachts draußen dann halt so rumgelaufen. War er so gestrickt, dass er in dieser Verkleidung als Frau auch mit dir Sex haben wollte? Ja. Ja. Wie hast du das dann empfunden? Und hast du es überhaupt mitgemacht? Ich habe es mitgemacht, weil ich ihn nicht verlieren wollte. Das war mein großer Fehler. Empfunden, ich fand es nicht schön. Also es war einfach, teilweise habe ich mich dann hinterher umgedreht irgendwie und geheult. Weil ich mich selber halt dafür gehasst habe, dass ich es mitgemacht habe. Ja, klar. Mich hätte es an der Stelle auch völlig abgeturnt. Ja, das sowieso natürlich. Völlig. Dann hätte ich auch lesbisch werden können. Also, ihr lag dann im Bett, er mit seiner Kunst, mit seinem Kunstbusen und seinen Strapsen und dann ging's los. Genau. Jeden Tag hatte er das an? Ja. So gut wie jeden Tag? So gut wie, ja. Wie hat er sich die Sachen besorgt? Ja, im Internet bestellt, teilweise auch selber schneidern lassen. Es gibt wohl spezielle Schneider, die sich darauf spezialisiert haben. Mhm. Ja. Hat er dir das mal genauer erklärt, was das ist und warum er das so gerne macht? Nein, er hat es nie wirklich begründen können. Es war einfach dieses Gefühl, diese Klamotten anzuhaben und dieser Stoff. Er hatte meistens so Latex. Stiefel, ja, er hat das nie wirklich mit irgendwas begründen können. Dann hattet ihr bei euch zu Hause einen Kleiderschrank für dich mit Damenklamotten und einen Kleiderschrank für ihn mit Damenklamotten. Genau, mit wesentlich mehr, als ich je besessen habe. Ja. Ihr habt kein Kind? Ich habe jetzt ein Kind, aber wir haben kein gemeinsames. Du hast jetzt ein Kind? Das heißt, du hattest da noch kein Kind, als du mit ihm zusammen warst? Nein, ich bin sehr kurz nach unserer Trennung schwanger geworden. Ach so, das heißt, da war keine Gefahr, dass du das dem Kind irgendwie erklären hättest müssen, wenn es ein bisschen älter gewesen wäre. Wir haben versucht, Kinder zu bekommen. Mhm. Bist du dir sicher, dass er heterosexuell ist? Ja. Ja. Welche Streitereien entstanden dann und weswegen? Die Streitereien bezogen sich eigentlich wirklich nur auf das Sexuelle. Also wirklich dieses, was ich auch immer wieder verlangt habe, Mensch, lass uns doch mal was machen, was mir gefällt. Mhm. Worauf halt immer diese Antwort kam, dafür haben wir keine Zeit, da habe ich jetzt keine Lust nach der Arbeit, ich bin zu gestresst. Aber es war halt immer diese Zeit, um sich umzuziehen, das dauert ja auch. Mhm. Und sich zurechtzumachen. Ja. Du sagst nach der Arbeit, was hat er gearbeitet? Er ist Psychiater. Er ist Psychiater? Ja. Das ist jetzt noch eine Nummer krasser. Ja, das... Dann hätte ich ja von ihm schon verlangt, dass er das reflektiert hat und dass er das hätte dir auch mehr erklären können und es dir besser beibringen können. Ich weiß auch gar nicht, ob er selber das in der Erklärung hat. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass er so mit Sicherheit über sich nachgedacht hat, wenn er so einen Fetisch hat, warum ist das so? Und also er hat dann auf deine Wünsche, ist er quasi überhaupt nicht eingegangen? Nein, überhaupt nicht. Und das war denn auch mit der Hauptgrund, weswegen du gesagt hast, ich kann nicht mehr? Ja, der Hauptgrund war ja eigentlich seine Affäre. Wann ist das genau? Das hast du gerade schon gesagt, aber wann ist das rausgekommen, dass da eine Affäre war? Ich habe das in Flitterwochen rausbekommen. Ach so. Per Zufall irgendwie in seinem Handy. Ich wollte eine SMS schreiben und. Hast du ihn gleich damit konfrontiert? Ja. Wie war da seine Reaktion? Für ihn war das gar nichts Schlimmes. Ach, verstehe. Das war irgendwie, ja. Der Herr Doktor meint, das kann er sich so leisten. Ja, genau. Ja, nee, jetzt mal im Ernst. Der hat dir doch nicht allen Ernstes gesagt, das ist nicht schlimm. Ich bin jetzt gerade zwar mit dir verheiratet, aber ich habe daneben ja noch eine Frau. Na, es war einfach, dadurch, dass wir uns vor halt 4 Jahren auf so einer Seite auch im Internet kennengelernt haben, wo es halt um Seitensprünge und Affären ging und wir uns auch einige Zeit lang nicht unbedingt so treu waren, während er im Ausland studiert hat, war das für ihn nichts Schlimmes. Gut, aber dann wart ihr verheiratet und hattet euch versprochen und dann war ja eine andere Situation da. Genau, das habe ich ihm auch gesagt, nach dem Zusammenziehen und nach der Hochzeit. Dennoch hat er es, er hat es dann immer weiter gemacht, obwohl er wusste, wie schlimm das für dich ist. Ja. Wie hast du das dann erfahren, dass er diese Beziehung weiterlaufen lässt? Ich habe das durch seine SMS wieder. Mhm. Im Handy geguckt, also natürlich nicht per Zufall, sondern wirklich gezielt nachgesucht auch. Ja. Und so, klar, fündig geworden. So, gab es dann noch einen Anlass, weswegen es dann nach den 6 Monaten richtig eskaliert ist? Gab es so einen I-Punkt auf die ganze Geschichte? Nein. Eigentlich gar nicht. Das war ja das Erschreckende. Er hat mir irgendwie morgens noch gesagt, er liebt mich. Und das ist alles in Ordnung. Und dann schlagartig irgendwie mittags gesagt, es geht nicht mehr und ich ziehe aus. Ach, siehst du, ich war die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du ihn verlassen hast. Nein, er hat dich verlassen. Er hat mich verlassen, ich habe ihn rausgeworfen, ja. Er hat dich verlassen, du hast ihn rausgeworfen, wieder. Wie geht das? Naja, wir hatten ja eine gemeinsame Wohnung und er hatte dann verlangt, dass ich ausziehe. Und ich habe gesagt, du möchtest diese Ehe nicht mehr und dementsprechend hast du einfach diese Wohnung zu verlassen. Okay, aber da hat er ja eher von sich aus schon die Entscheidung getroffen, dass er nicht mehr will. Ja, genau. Weißt du heute, warum er nicht wollte? Nicht wirklich. Er sagte immer nur, es passte irgendwie nicht und das stimmte auch. Also aber mich wundert das so sehr, ihr wart drei Jahre zusammen, dass man das in den 3 Jahren nicht schon irgendwie gewittert hat. Ja, weil wir die 3 Jahre nicht zusammengelebt haben. Wir sind ja erst kurz vor der Ehe zusammengezogen und das ist ja nochmal was ganz anderes, als wenn jeder seine eigene Wohnung hat. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Und ihr wart ja, hast du gerade gesagt, auch mal in diesen 3 Jahren mal kurzfristig getrennt, oder? Wir waren die ganze Zeit zusammen, aber er hat dann einige Zeit im Ausland studiert und aufgrund der Entfernung war das halt mit der Treue dann auch nicht so. Wie geht's dir denn heute? Nun ist ein gutes Jahr vorbei. Mir geht's gut. Ich bin verdammt glücklich. Ich habe eine tolle Tochter, auf die ich sehr stolz bin. Ich bin zwar alleinerziehend, aber es macht mir nichts. Aber diese Tochter ist von einem anderen Mann. Ja. Die ist nicht in allerletzter Sekunde noch irgendwie von ihm, durch ihn entstanden. Nein, wir haben es ja probiert lange Zeit, auch mit künstlicher Befruchtung. Und es hat halt nie geklappt und es hieß immer, es läge an mir. Mhm. Und ja, wenige Wochen nach unserer Trennung habe ich halt jemanden aus der Kindheit, aus der Jugend wieder getroffen. Und der verkleidet sich nicht mehr als Frau. Genau. Und habe ich halt gebraucht, nicht aufgepasst. Und Jetzt bin ich halt Mutter. Hast du mit dem noch Kontakt, mit dem alten Ehemann? Ab und an? Teilweise. Warum? Also wenig. Wir waren jetzt einmal zusammen mit Freunden auf dem Festival über ein paar Tage, weil wir halt noch denselben und einen ähnlichen Freundeskreis haben. Mhm. Aber so wirklich Kontakt, schriftlich oder telefonisch oder so gar nicht. Was hast du aus dieser, es ist ja eher eine merkwürdige Geschichte, eine ungewöhnliche Geschichte. Was hast du aus dieser Geschichte gelernt? Dass ich auf jeden Fall das sage, was ich möchte und mich nicht so unterbuttern lasse und auch Grenzen setze und sage, wenn mir wirklich was gar nicht passt, dann höre ich halt damit auf. bringt ja nichts, das irgendwie weiterzuführen, nur weil man es, ja. Und du hättest es noch weitergeführt, wenn er nicht gesagt hätte, ich will nicht mehr? Wahrscheinlich ja. Eine Weile schon noch. Eine Weile auf jeden Fall. Mhm. Klar. Obwohl dir schon ziemlich schnell da klar war, vor allen Dingen nachdem die Affäre da an sich kam. Plus diesen seltsamen Fetisch, das geht eigentlich nicht. Ja. Ne? Ja. Aber weil es auch einfach was Besonderes, also für mich was Besonderes war, jemanden zu haben, jemand der Arzt ist, das ist ja schon naja. Ja, was Besonderes. Und ja. Das ist ja auch ein bisschen Klischee zu denken, dass das was Besonderes ist. Ja, natürlich, aber ich war da halt so glücklich, dass ich so jemanden gefunden hatte und es war dann... War der reich? Nein, gar nicht. Daher wehte der Wind nicht. Ich sag, daher wehte der Wind nicht, dass nein, du dich an ihn gebunden nein, hast. Gar nicht. Leane, dann bin ich froh, dass die Geschichte, dass du glimpflich da rausgekommen bist. Ja. Und dass du da für dich was rausgezogen hast. Und vor allen Dingen, dass du jetzt eine gute Beziehung und ein glückliches Leben führst. Ja, Beziehung nicht, aber... Ach so, das ist gar keine Beziehung. Nein, das war einfach nur eine Affäre. Ach so. Ich bin halt jetzt alleinerziehend, aber trotzdem aber eine verdammt glücklich. Eine glückliche Mama. Genau, richtig. So muss es sein. Ja. Alles Gute weiterhin, ja, meine Liebe. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und es geht weiter mit der Karin. Karin ist 69. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Karin. Ah, hallo Domian. Schön, dass ich mal mit dir sprechen ja. kann. Ich wollte dir nur mal so ein bisschen was über meinen Leidensweg erzählen. Ich bin schon immer eine Schmerzpatientin gewesen von klein an und wollte mal so ein bisschen meinen Leidensweg erklären. Und jetzt bin ich 69, habe nie gedacht, dass ich mal so alt werde. Und wie lange bist du denn schon Schmerzpatientin? Wie viele Jahre? Ja, seitdem ich denken kann, seit Kindesbeinen. Wirklich? Seit Kindesbeinen? Warum? Was ist los? Ja, da hatte man damals den Ausdruck noch nicht, Fibromyalgie ist ja allgemein bekannt. Das ist eine, vielleicht sagst du, erklärst du es nochmal kurz? Ja, hast du wahnsinnige Muskelschmerzen und Sehenschmerzen. Fibro bedeutet ja Sehne und Myo ist der Muskel. Mhm. Und das sind so Schmerzen, die kommen und gehen, wie sie wollen. Und bei den meisten Menschen, die Fibromyalgie haben, sind die Schmerzen nur an einigen Stellen. Und ich habe sie im ganzen Körper. Mhm. Und dann gibt es auch noch Schübe. Dann liege ich, wie zum Beispiel heute noch, ich liege jetzt den dritten Tag im Bett, weil ich mich kaum bewegen kann vor Schmerzen. Mhm. Das gibt dann auch einen ganz dollen Muskelkater hinterher. Mhm. Und dann kann ich nichts machen. Und obwohl ich Morphium nehme, habe ich es doch manchmal noch so schlimm. Das glaube ich. Ich gehe nochmal in der Zeit ganz zurück, als du Kind warst. Ja. Ich vermute mal, dass man das damals natürlich nicht richtig diagnostiziert hat. Wahrscheinlich nicht. Ich habe nämlich auch noch in allen großen Gelenken noch Arthrose und in den meisten kleinen noch. Und die Schmerzen kommen auch noch dazu. Hm. Was hat man denn dann damals, da hat man im Nebel getappt wahrscheinlich, was hat das Kind, ja, das Kind hat Schmerzen? Wenn ich als Kind so reingegangen bin zu meiner Mutter und habe gesagt, oh, ich habe wieder solche Schmerzen, dann sagt sie, ach, Kinder in deinem Alter haben noch keine Schmerzen, geh mal wieder raus und spiel. Ach so, man hat es ignoriert und dich nicht ernst genommen. Ja, sie haben mich nicht ernst genommen. Mhm. Und später, als ich dann so erwachsen war und das mal mit meiner Mutter so darüber auch mal gesprochen habe, die konnte nie begreifen, dass ich Schmerzen habe. Ja, wir haben doch alle in der Familie keine Schmerzen, brauchst du doch auch keine zu haben, so ungefähr. Ne? Ach, sogar später aber hat sie das noch gesagt. Aber sie haben mich nicht für voll genommen. Mhm. Wie alt warst du denn, als diese richtige Diagnose gestellt wurde? Das war, als ich 50 war. So spät erst? Ja. Fing das an mit Schmerzkliniken. Ja. Und ich habe über 30 Jahre in Hamburg gelebt mit meinem Mann. Mhm. Ich wohne jetzt in Hessen. Und da wurde dann eine Schmerzklinik aufgemacht und da bin ich hingegangen. Und die haben das dann lokalisiert und ganz schlimm, so und so. Dann bin ich auch gleich 8 Wochen in eine psychosomatische Klinik gekommen. Wegen der Schmerzen sollte das richtig untersucht werden und mit Tabletten mal geregelt werden. Und man kann hat jetzt viel gebracht, hat so Erholung gebracht. Mhm. Ja, und seitdem krebs ich mein ganzes Leben lang rum mit dem furchtbaren Schmerzen. Und jetzt geht's mir auch so schlecht, ich werde immer steifer. Ich bin 1,85 Meter groß und nehme natürlich immer ein bisschen zu, wegen dieser ganzen Tabletten. Ja, ja. Und ich kann mich manchmal nicht bewegen, ja, dann sitze ich hier oder ich liege. Ne? Ja. Lebst du zurzeit alleine? Ja, aber ich bin Witwe. Ja. Ich wohne allein. Wie geht denn das, wenn du dich dann längere Zeit gar nicht bewegen kannst? Wer kümmert sich um deinen Haushalt zum Beispiel? Ja, da kommt meine Putzfrau. Das ist jetzt auch noch so ein Thema. Ich habe mich seit 1-2 Jahren schon ans Versorgungsamt gewandt und ich wollte die erste Pflegestufe haben, weil mir das ein Arzt empfohlen hat. Ja, dann ist auch jemand gekommen, hat das alles protokolliert und dann hatte ich eine Absage, dann habe ich wieder Einspruch eingelegt, dann kam wieder ein anderer Arzt, der sagt, natürlich brauchen Sie das, ja, und was kriege ich? Wieder eine Absage. Ich kann nicht richtig einkaufen, das macht meine Putzfrau. Die macht die Wohnung, die wäscht für mich, also bügeln und kauft ein. Ja, und das geht alles von meiner kleinen Rente ab, also kann ich nicht sparen. Ich verstehe. Das heißt, man ist dann schon gebeutelt vom Schicksal genug, dass man so eine schwere Erkrankung hat und muss sich dann auch noch mit den Behörden... Ja, und das wollte ich jetzt hier in dem Gespräch mal vorbringen, auch wenn andere Leute sowas haben, die sollen nie den Kampf aufgeben, die sollen immer wieder Einspruch einlegen. Das habe ich bis jetzt immer getan mit anderen Sachen. Ja. Irgendwann kann diese Prüfstelle dann deinen Namen nicht mehr sehen und sagen sie, komm, wir geben dir das so und so. Mhm. Zum Beispiel wollte ich auf meinen Schwerbehindertenausweis haben, das A, ich habe nur das G, das bedeutet eine Gehbehinderung. Und das AG heißt außergewöhnliche Gehbehinderung. Und ich kriege nicht das A. Ich bin bis vor das Sozialgericht gegangen. Hat nicht geklappt. Und hast du es bis heute ja nicht. Nur, wenn ich rein in die Stadt fahre, dass ich mal auf dem Behindertenparkplatz parken kann. Verstehe. Ich muss immer so viel laufen mit meinen Krücken. Manchmal nehme ich auch den Rollator, gerade wie es mir so geht. Ich möchte dich noch was fragen. Nach 50 Schritten schon durchgeschwitzt stehen und kann vor Schmerz nicht mehr. Ne? Verstehe. Ich wollte dich gerade was fragen zu der Zeit, bevor du 50 wurdest. Mit 50 hat man es diagnostiziert. Auf was bist du denn bis zu deinem 50. Lebensjahr behandelt worden? Ich bin daher gar nicht zu den Ärzten mehr gegangen. Die haben gesagt, ach, Sie haben nichts. Machen Sie mal ein bisschen Sport, gehen Sie schwimmen und bewegen Sie sich, dann geht das auch wieder. Die haben auf meinen Röntgenbildern nichts gesehen in Hamburg. Und ich bin hier, als ich nach Hessen kam, habe ich gedacht, na ja, dann musst du ja auch mal einen Arzt suchen. Und da habe ich mir einen Neurochirurgen gesucht und der hat sofort was gesehen auf der Röntgenaufnahme. Sagt, Herr, gucken Sie mal das und das, was ist denn mit Ihnen da los? Sag, ich habe so Schmerzen und keiner sagt was. Ja. Alle sagen, ich hätte nichts. Verstehe. Und der hat mich jetzt mittlerweile 8-mal operiert, sonst hätte ich gar nicht mehr stehen oder laufen also, können. Man geht im Moment operativ vor und was macht man noch therapeutisch? Ich gehe zur Krankengymnastik und ich bin in der glücklichen Lage, hier bei uns im Haus ist ein kleines Schwimmbad und da gehe ich täglich rein und mache meine Übungen. Das ist aber ein schicker Luxus, dass in deinem Haus ein Schwimmbad ist. Ja, ich wohne hier zur Miete. Ja, das ist ja doll. Ich wohne bei meinem Schwager und bei der Schwägerin. Ach so, und die haben Swimmingpool. Kein Schwimmbad und Sauna und wir machen das alles zusammen. Da kommt kein anderer mit rein, nur wir drei. Sag mal, was wird denn da operiert bei der Krankheit? Nee, dann mit Fibromyalgie hat das ganz wenig zu tun. Ist wieder diese Arthrose. Ach so, verstehe. Und an der Wirbelsäule, da hatte ich jetzt einen Bandscheibenvorfall. Ich hatte 5-mal einen eingeschlossenen Nerv im Spinalkanal. Das musste dann gemacht werden. Das heißt und eigentlich jedes Mal so hinterher kommst du dann auch gleich in die Reha. Ja. Das heißt also, dein ganzes Leben, nochmal, wenn man sich das so vorstellt, du kennst keine Zeit ohne Schmerzen. Nein. Ich habe schon gesagt, ich könnte mich bei Wetten, das bewerben. Ich kenne jedes Krankenhaus schon am Duft. Also ich habe schon so viele Krankenhäuser kennengelernt, ich weiß schon, wie es da abgeht. Also jetzt ist die Hoffnung, dass du weiter gut behandelt wirst und vor allen Dingen, dass du die Hoffnung, dass du die Pflegestufe bekommst, die du gerne haben möchtest. Ja, kriege ich ja nicht, ne? Ja. Da warte ich jetzt schon so lange auf Bescheid, auch vom Sozialgericht. Das habe ich im Frühjahr habe ich das alles eingereicht. Ich musste zum Gutachter alles. Also die melden sich nicht und jetzt schreibe ich auch nicht mehr. Jetzt im Moment bin ich erstmal durch. Was ist jetzt? Ich da vielleicht nochmal hin, aber verstehe. Jetzt habe ich keine Meinung, weil es im Moment mit mir wieder so schlimm ist. Ne? Was ist jetzt abgesehen von diesen juristischen Geschichten? Was ist deine Hoffnung? Weniger Schmerzen zu haben. Ich weiß, sie gehen nicht ganz weg, aber dass ich nicht dass mir nicht immer mal die Tränen kommen, dass ich auch mal was unternehmen kann. Ich kann ja keinen Urlaub mehr machen. Wenn irgendwo Familienfeiern sind, ich kann höchstens eine halbe Stunde sitzen, dann gehe ich nach Hause oder ich gehe gar nicht erst hin. Also ich habe keine Freunde, kein Nichts mehr hier. Ich habe mich so richtig abgewandt von allem, weil ich weiß, ich halte das nicht durch. Ich würde so gern wieder Schaufensterbummel machen. Ja, dann gucke ich mal bei einer Firma rein und dann setze ich mich da schon hin, denke ich, ach, fahr mal wieder nach Hause. Liebe Karin, dann wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen, dass es ein bisschen schmerzfreier wird die nächste Zeit. Drücke ich dir wirklich die Daumen. Wünsche dir alles Gute und wünsche dir auch, dass es doch vielleicht irgendeine Fügung gibt, dass du dann auch das, dass du deine Pflegestufe bekommst, die du benötigst und die dir hoffentlich dann auch zusteht. Ich hoffe es und ich fand das toll, mal mit dir zu sprechen. Ich musste meine Worte mal loswerden. Ja, das war sehr richtig so. Alles Gute von Herzen, liebe Karin. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ciao. Du bist ein toller Typ. Dankeschön, tschüss. 1.31 Uhr haben wir. Übrigens, Wladimir Klitschko ist schwul. Das sage natürlich nicht ich, sondern das hat heute der Boxer in dem Big Brother Haus gesagt. Der Boxer, dessen Namen ich immer vergesse. Ich habe das mir doch aufgeschrieben, wie er heißt. In meiner Hosentasche habe ich einen Zettel. Wie heißt er denn nochmal? Ja, Manuel Char hat das heute gesagt. Ich bin mal sehr gespannt, was das nun für eine Folge haben wird. Er hat es ganz klar gesagt. Wir sagen es nicht. Ich sag's nicht, der WDR sagt's nicht. Das hat Manuel Char gesagt. So, zurück zum Stück. Franziska, 21, guten Morgen. Moin. Franziska, na? Um was geht's? Also zum einen bin ich 26. Ach, entschuldige. Kein Problem. Ja, es geht um meine 21-jährige Freundin und Mitbewohnerin. Siehst du, da war doch was mit 21. Ich hab's doch geahnt. Ja. Die, es fing an mit einer Kundenbeschwerde. Also wir arbeiten beide im Einzelhandel. Ja. Fing an mit einer Kundenbeschwerde. Endete dann damit, dass die Kundin ihr bei Facebook Drohungen geschrieben hat, beziehungsweise eher in Richtung Nötigung geht. Sie solle sich doch das Leben nehmen und so weiter. Echt? Ja. Das ist ja krass, das habe ich auch nie gehört, dass eine Kundin bei einer Verkäuferin auf Facebook dann irgendwelche Drohungen schreibt. Ja, und... Was war denn da vorgefallen? Das war irgendwie so eine ganz lapidare Geschichte irgendwie. Hat sich, also die Kundin bei unserer Chefin per E-Mail beschwert und unsere Chefin hat halt einfach nur geantwortet, dass, also Christiane heißt meine Freundin, dass Christiane richtig gehandelt hat und damit war die Sache eigentlich durch. Ja. Aber die Kundin hat halt immer weiter E-Mails geschrieben und ja, dann ging das halt irgendwann bis Facebook und hat Bilder geschrieben von Leuten, die sich irgendwie das Leben nehmen und meinte zu ihr, das sollte sie doch auch tun und so weiter. Was ist denn das für ein Einzelhandel, in dem ihr da arbeitet? Biomarkt. Ach, ein Biomarkt, wie schön. Ja. Erzähl mal weiter. Soweit die Geschichte mit der Kundin. Ja, sie hat ja draußen aufgelauert. Also zum einen sind wir komplett videoüberwacht. Die Chefin hat alle Videos durchgeguckt und diese Kundin nicht einmal gesehen. Das ist das eine. Das andere ist halt, die Kundin schreibt Sachen aus der Kindheit meiner Freundin. Also ihr Vater ist Alkoholiker und das ist Video überwacht. Angeblich lauert die Kundin deiner Freundin auf, aber man kann auf dem Video keine Kundin sehen. Genau, ja. Und die Kundin schreibt etwas aus der Vergangenheit, aus der Biografie deiner Freundin. Ja, also so Sachen wie, ist dein Vater schon am Alkohol erstickt oder lebt er noch? Solche Sachen, die natürlich eine Kundin einfach nicht wissen kann. Dann fehlt der Verdacht auf ihre Arbeitskollegin und Freundin. Ich habe gerade spontan einen ganz anderen Verdacht. Ist sie selbst die Kundin? Ist deine Freundin, steckt deine Freundin vielleicht selbst dahinter? Ja, das ist witzigerweise auch der Verdacht, den meiner, also wir arbeiten in der gleichen Firma, aber nicht, also in unterschiedlichen Filialen und meine Chefin kam heute zu mir und hat mir das halt erzählt, weil die haben verschiedene Tests gemacht, unter anderem auch mit mir, weil ich natürlich auch verdächtig bin und Christiane wohl irgendwie irgendwas gesagt, was am Ende dann wieder per E-Mail rauskam, was aber eigentlich nur Christiane wissen konnte und sie gehen jetzt auch davon aus, dass sie das selber ist. Was glaubst du denn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, was ich da noch glauben soll. Also ich habe ehrlich gesagt schon an Schizophrenie gedacht. Du sagst immer meine Kollegin und Freundin. Ist es deine Freundin oder auch deine Partnerin? Nein, nur meine beste Freundin. Deine beste Freundin. Du hast an Schizophrenie gedacht. Habe ich ja, weil es gab noch eine Geschichte, die ist schon ein bisschen länger her, ein halbes Jahr circa, wurde ihr Handy gehackt. Nur, ich meine, solche Fälle gibt's, aber halt Sachen, ich sag mal, jemand hackt ein Handy, um Daten auszuspähen, also Kontodaten etc. Da waren aber Sachen wie, ihre Mutter hat eine SMS bekommen mit, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen kann, du dreckige Pum Pum Pum. Und unserer Chefin eine SMS geschickt mit, ich kündige. Und das sind eigentlich Sachen, die ein Handyhacker, woher soll ein Handyhacker den Namen unserer Chefin kennen? Das war schon so ein Mysterium irgendwie. Aber du glaubst, dass es vielleicht eine seelische Erkrankung ist? Ja. Wahrscheinlich kann es nur eine seelische Erkrankung sein. Sonst gibt es ja keinen Sinn, dass sie das macht. Hast du sie auf diesen Verdacht angesprochen? Nein, ich weiß es erst seit heute und ich habe sie heute halt noch nicht gesehen, weil sie geschlafen hat, als ich kam. Aber ich kann sie auch nicht darauf ansprechen. Wie soll ich sie darauf ansprechen? Ich glaube, du bist es irgendwie selber. Sie wohnt mit dir zusammen, ne? Sie wohnt jetzt. Sie ist jetzt in eurer Wohnung. Ja. Hoffentlich sieht sie die Sendung nicht. Ich hoffe, sie schläft. Andererseits, was wäre so falsch, wenn man das sagt? Hör mal. Kann das sein, dass du es selbst machst? Ich weiß nicht. Ohne einen Vorwurf, einfach mal so, nicht indem man sie angreift, das auf keinen Fall, sondern indem man es einfach mal so hinlegt, dass man sagt, ich habe mir das so und so überlegt, das kann nicht sein. Machst du es selbst? Ja. Man kann das ja erstmal ganz freundlich fragen. Okay. Ja, ich weiß nicht, traue mich das irgendwie nicht. Naja, allerdings. Das ist auch schwierig. In der Tat ist das schwierig. Und wenn es wirklich war und du meinst, die Indizien sprechen dafür, ist das auch sehr schwer, sie zu erreichen. Es kann sogar sein, dass sie vielleicht so abgespalten ist, dass sie das selbst gar nicht, wenn du mit ihr redest, gar nicht wirklich wahrhaben will oder wahrhaben kann. Das weiß ich nicht. Ja, ich habe das auch überlegt. Aber letztendlich steckt dann wirklich eine schwere seelisch-psychische Störung dahinter. Ist dir denn sonst noch, außerdem die Sache da mit dem Handy, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen? Nee, also nichts. Wie lange seid ihr beste Freundin? 4 Jahre. Und so im Zusammenleben? Also ich meine, sie grenzt sich ab. Also ich sag mal, freundschaftstechnisch hat sie eigentlich nur mich. Aber das macht sie selber. Sie macht sich selber viel kaputt, indem sie anderen halt daran absagt oder was weiß ich. Irgendwie, ich habe dich vergessen. So, aber das war auch damals schon so. Also das ist eigentlich nichts Neues. Wenn jetzt der Verdacht auch bei eurer Chefin im Raum steht, wird die Sache ja ernst. Und die sind auch verzweifelt. Also die haben mich auch gefragt, was sollen wir tun? So, keine Ahnung. Dann wird es sowieso nicht mehr lange dauern, bis die Chefin ihr diesen Verdacht auf den Tisch legt. Ja. Davon gehe ich aus. Das wird sie zwangsläufig machen müssen als Chefin, dass sie sagt, ja, was ist hier los? Das kannst nur du selbst sein. Insofern wäre es vielleicht ganz gut, wenn man sie schon darauf vorbereitet. Da bin ich aber nicht der Fachmann. Das muss meine Psychologin dir jetzt erklären, wie man das am besten macht bei jemandem, der vermutlich eine sehr schwere seelische Erkrankung hat und vielleicht eine psychotische Störung oder ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ja. Wie ist das für dich, wenn du dir vorstellst, dass deine Freundin wahrscheinlich sehr krank ist, seelisch? Einerseits kommt sie mir, also seitdem ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass sie das sein könnte. Und ich fiel auf allen Wolken, als mir das heute gesagt wurde. Also zum einen ist es irgendwie, ich will sie in den Arm nehmen einerseits und sagen, ich bin immer für sie da und dass wir alles gemeinsam durchstehen. Und andererseits ist sie mir auch wahnsinnig fremd, wie sie das wirklich ist. Wenn sie das bewusst macht, um Aufmerksamkeit zu kriegen oder sonstiges. Oder halt auch unbewusst, ich weiß es nicht. Du hast es gut beschrieben. Genauso ist es, wenn man mit einem Menschen konfrontiert wird, der so ein Krankheitsbild hat. Natürlich will man ihn einerseits in den Arm nehmen und ihm sagen, wir schaffen das und ich tröste dich. Und auf der anderen Seite ist einem das natürlich ganz, ganz fremd, weil das ein fremder Wesenszug ist, den du gar nicht begreifen kannst und den du nicht kennst von ihr. Wir machen das jetzt so. Meine Psychologin, die Anna, ruf dich an und die ist sehr vertraut mit solchen Dingen und die kann dir sicher dann einen sehr profunden Ratschlag geben, wie du dich jetzt verhalten sollst und was du vielleicht auch der Chefin raten könntest, wie ihr euch dann gemeinsam verhalten sollt. Mhm. Ja? Alles klar. Franziska. Vielen Dank. Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich. Alles klar, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss, schönen Abend. Danke, tschüss. So, meine Lieben, jetzt kommt der Hinweis auf unser Thema am Mittwoch, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Heißt unser Thema, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Und ich möchte demzufolge sehr gerne mit Menschen sprechen, die einen Wunsch hatten, von dem sie gedacht haben, dass der niemals wahr wird. Aber jetzt, oder vielleicht vor einer Weile, ist er nun doch wahr geworden und hat sich erfüllt. Das kann ein großer Geldsegen sein. Das können Kinder sein. Vielleicht habt ihr euch immer Kinder gewünscht, vielleicht über 10 Jahre oder weiß ich was, 1000 Sachen angestellt und jetzt endlich habt ihr ein Kind. Es kann auch eine große Liebe sein, ein Beziehungsglück, auf das man lange gehofft hat und eigentlich schon gar nicht mehr daran geglaubt hat. Es kann Gesundheit sein. Vielleicht jemand, der sehr, sehr, sehr schwer krank war und gar nicht mehr an die Genesung geglaubt hat. Und trotzdem bist du jetzt vielleicht gesund und ganz glücklich. Es kann natürlich auch ein beruflicher Erfolg sein, dass man etwas Ersehntes endlich nach vielen Jahren oder Jahrzehnten bekommen hat. Also, mein größter Wunsch ist wahr geworden. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die das sagen können und entsprechend auch in guter Stimmung sind und sich wohlfühlen und glücklich sind. Ihr könnt gerne per Mail euch anmelden, domian@wdr.de oder dann am Mittwoch vor der Sendung anrufen oder auch während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und ich begrüße sehr herzlich Cindy. Hallo Cindy. Hi. Hi Cindy. Um was geht's? Also mein Bruder hat mir irgendwie vor 2 Tagen, 3 Tagen eine SMS geschickt, dass du mal ein Thema hattest. Ich sollte mir das anhören, irgendwie, dass mein Kind ist gestorben. Und das war letzte Woche, ja. Ja, ich habe das verpasst und habe gerade durch Zufall deine Sendung mitbekommen und dann habe ich gedacht, ja, probier mal anzurufen. Mhm. Dann bin ich ja wirklich durchgekommen. Mhm. Also meine Tochter, die ist vor 5 Wochen gestorben, mit 2 Jahren. Mhm. Vor 5 Wochen? Vor 5 Wochen, ja, am 11. Und sie war 2 Jahre alt? Ja, plötzlicher Kindstod. Also die... Was, plötzlicher Kindstod? Ja, die Rechtsmedizin, also ich habe auch gedacht, es geht nur bis eins, sie ist ein Frühchen, im 5. Monat geboren, alles überstanden, kerngesund, mit 1 Jahr kein Knacker, 2 Jahre alt geworden, am 2.8. und am 11.8. habe ich sie dann gefunden. Wie und wo hast du sie gefunden? Zu Hause. Ich war im Wohnzimmer mit meiner großen Tochter, die ist 4. Und die Kleine ist erkältet, und wenn die Kleine doch erkältet ist, ich habe gedacht, die schläft nicht aus. Mhm. So wie man das öfters denkt. Mhm. Und ja, dann habe ich ein komisches Gefühl gehabt, 4:45 und bin aufgesprungen und rübergelaufen. Mhm. Und durch mein schreckhaftes Verhalten ist mir natürlich meine zweite, die große Tochter hinterhergelaufen. Mhm. Ja, dann lag die Kleine da und die Mutter sieht das einfach. Mhm. Ja, dann habe ich den Notarzt angerufen. Also sie lag im Bettchen? Sie lag im Bett, ja. Mhm. Und hast du in dem Moment schon gedacht, dass sie tot ist? Ja, auf jeden Fall. Woran? Aber die war noch nicht, das Problem ist, ich habe die ganze Zeit noch gehofft, bestimmt kommt der Notarzt jetzt und sagt, du vertust dich. Sie haben sich vertan, ist alles gut, aber sie war auch warm, ich habe in die Windel geguckt, da war auch, ich habe nämlich gehört, wenn ein Mensch stirbt, dann macht man sich in die Hose und da kommen wohl alle Flüssigkeiten raus. Aber da war nichts, aber die Pampers war okay. Mhm. Das Einzige, was da war, aus der Nase war so ein bisschen, ne? Mhm. Und der Mund war so komisch trocken. Weiß, bläulich und... Hast du sie noch auf den Arm genommen? Ich habe sie reanimiert. Ich habe sie auf jeden Fall. Ich habe das ja gelernt, also dadurch, dass wenn Eltern, sie ist ja am 5. Monat geboren mit 860 Gramm und dann ist automatisch man da gefährdet. Mhm. Dann kriegt man so einen, von den Ärzten, bevor das Kind entlassen wird, bringt man dir bei, wie man reanimiert, ja. Verstehe. Das hast du dann auch sofort gemacht? Jein, also ich habe natürlich erstmal angerufen. Und war im Schreien, ich war total durcheinander. Und erst als der Notarzt, dieser Mann, also bei der 112, bei der Feuerwehr, wo gesagt hat, ja, leg sie auf einen harten Boden, schneid ihr das Hemd auf, dann bin ich rübergelaufen, hab Schere geholt, aufgeschnitten. Dann sagte er, siehst du die Linie da? Er wusste das ja nicht, dass ich das weiß. Mhm. Da muss ich jetzt passen, hab ich ja 3-mal, er hat gezählt, ich habe 3-mal gedrückt. Und er hat gesagt, jetzt musst du pusten. Und hab gesagt, oh Gott. Dann habe ich das gemacht und in dem Moment, wo ich gepustet habe, habe ich so ein Blubbern gehört. Mhm. Und dann war mir klar, ja, Flüssigkeit in der Luftröhre ist vorbei. Das war ja klar. Das war mir klar, aber ich habe trotzdem weitergemacht natürlich, ne, bis die kam. Was haben die dann noch gemacht? Ja, dann hat der natürlich richtig Gas gegeben, der Sanitäter, oder? Mhm. Eine Stunde haben die reanimiert. Bei dir in der Wohnung? Ja, ja. Mhm. Eine Stunde. Und dann kam noch mein Vater mit meiner Stiefmutter, dann kam meine Mama und ihr Bruder kam zu spät, dann kam noch ein Freund von mir. Mhm. Und hat deine andere kleine, dein anderes kleines Kind das alles mitbekommen? Alles. Die hat auch ein Trauma, auch eine Traumatherapie. Das heißt, du konntest natürlich verständlicherweise in dem Schock nicht an dich um das Kind kümmern, ne? Der Mann sagte noch, ja, schicken Sie es rüber. Und während ich da am Rumdrücken war, also am Reanimieren war und am Zählen war laut, hatte ich dann noch gesagt, geh bitte rüber, Jamila, geh bitte rüber. Und da fing sie an zu weinen. Mhm. Und sagte die Mama, nein, was ist denn? Nein, ich will nicht. Und dann sagte der Mann am Telefon, ja, können Sie denn vielleicht zum Nachbarn? Ich sage, ist das jetzt Ihr Ernst? Ich gehe doch jetzt nicht zum Nachbarn. Ich laufe doch jetzt nicht rum und suche einen Nachbarn. Ja, und dann habe ich schon die Sirene gehört. Ich war am Schreien auf jeden Fall, auch während ich da. Hat man das Kind dann noch mit ins Krankenhaus genommen? Ja, auch noch mal da eine halbe Stunde. Also mein Vater ist mit dem Krankenwagen gefahren, das ging alles so schnell, ne? Ich musste mich noch anziehen, dann stand meine Stiefmutter, die ist zusammengebrochen. Dann ein Freund, meine Tochter, mein Vater ist im Krankenwagen mitgefahren und dann sind wir hinterhergekommen. Dann war der da am Warten. Ich sagte, wo sind die? Mein Papa sagte, ja, die sind da hinten. Und weißt du, was die Hoffnung von uns allen war, ist, wenn die aufgegeben hätten, dann würden die ja nicht so lange. Das war einfach so genau. Der Gedanke. Und dann denkt man, es hat wahrscheinlich doch noch Sinn und vielleicht klappt es. Aber es hat dann nicht geklappt. Nee, ich bin rausgegangen und also ich konnte nicht mit mir reingekommen und dann habe ich dann nur meinen Vater gesehen. Und dann war da eine Ärztin, habe ich gewusst, okay, jetzt kriege ich es zu hören. Und dann kam sie auf mich zu und ich weiß alles bis aufs Detail, es ist total komisch, bis aufs Detail wie ein Film, ich kann vor- und zurückspulen. Dann sagte sie, hat sie nur angeguckt? Ich sage, nein. Ich sage, was ist? Sie guckt mich an. Ich sage, nein. Dann guckt sie auf den Boden. Ich sage, nein, das ist jetzt nein. Dann guckt sie mich wieder an. Dann hat sie gesagt, es tut mir leid. Wir haben unser Bestes getan. Ja, natürlich, ich habe umgeschrien, habe ich nur gesagt, nein, das kann nicht sein. Sie vertun sich, das ist eine andere. Und dann habe ich gesagt, nee, bitte, probieren Sie doch mal. Sie müssen noch mal probieren. Und dann sagt sie, es tut mir leid. Und als sie dann gesagt hat, ja, wir haben unser Bestes getan und mich dann, sobald sie mich berührt hat, habe ich geschrien. Dann war wohl die ganze Notaufnahme wohl auch in dem Augenblick still, weil die Tochter meiner besten Freundin ist befreundet mit dem Leiter der Notaufnahme, der Uniklinik Aachen. Der hat dann die Geschichte auch noch erzählt, dass irgendwie keiner von den Ärzten mir das sagen wollte. Ja. Keiner wollte. Ja. Die waren sich nicht einig, wer geht jetzt zur Mutter und sagt ihr das. Das ist ja auch was ganz Schreckliches, diese Nachricht dann zu überbringen. Bist du dann in den Raum gegangen? Hast dein Kind nochmal gesehen? Ich konnte es nicht. Und dann war ich auch eine halbe Stunde draußen. Die sind alle reingegangen, mein Vater, Stiefmutter. Ich war draußen. Dann habe ich sogar noch eine Freundin getroffen, die schwanger war da im Klinikum. Das war für mich ja ganz schlimm. Ich habe mein Kind verloren, die kriegt gerade ein Kind. Bist du später nochmal reingegangen? Ja, ich bin dann doch reingegangen, weil mein Vater gesagt hat, glaubst du, die Polizei, bitte? Glaubst du, dass das für dich gut war, dass du sie dann nochmal gesehen hast? Ja. Ich hätte sonst keine Ruhe gehabt. Ich habe sie danach noch zweimal gesehen. Beim Bestatter danach, oder? Ja, genau. Also wir wussten nicht, weil das ja, das Problem ist, es war ungeklärt. Und dann kommt Gerichtsmedizin und Polizei immer und Staatsanwaltschaft immer dazu bei dem Kind. Und dann haben die halt noch geguckt und ganze Untersuchungen und es ist nichts. Die konnten keine Ursache finden. Also es war wirklich plötzlicher Kindstod in dem Alter. Ist die Kleine mittlerweile beerdigt? Ja, die ist beerdigt. Die ist, dass, wenn man so eine Erdbestattung macht, muss man das meistens innerhalb einer Woche machen, weil der Körper ja fällt. Genau. Jetzt sind es gerade mal erst 5 Wochen her. Das ist ja noch extrem frisch. Wie geht es dir im Moment? Ja, gar nicht gut. Überhaupt nicht. Ich habe keinen, mit dem ich reden kann. Und was ist denn mit dem Vater des Kindes? Er ist nicht gekommen, hat sich nicht interessiert. Der hat sich nicht interessiert? Hat er sich vorher auch nicht um das Kind gekümmert? Ja, also er hat sich von mir getrennt, weil ich sie bekommen habe. Er wollte kein zweites Kind haben, weil es lief gerade halt nicht so, ne? Und ist das andere Kind auch von dem Mann? Er ist auch, ja, auch. Ich habe das dann auch natürlich auch einen Vaterschaftstest gemacht und dann war das natürlich bewiesen. Das heißt, er hat sich um das ältere Kind schon gekümmert und um das neue nicht. Genau. Der hat sie nie gesehen? Er hat sie im Krankenhaus zweimal gesehen, mit 800 Gramm. Hm. Nun hast du gerade ja schon so einige Leute erwähnt, die um dich herum waren, als das passiert ist. Kannst du heute mit denen nicht mehr so darüber sprechen? Nein, also das Problem ist, dass viele mir auch die Schuld geben. Die geben dir die Schuld? Ja. Was sagen die? Ja, dass ich, weiß ich nicht. Das Problem ist, eine Mutter läuft mich immer ins. Ich gebe mir selber Schuldgefühle. Wäre ich vielleicht dann im Raum geblieben und hätte nicht drüben Fernsehen geguckt, aber warst du ich habe einfach für den Augenblick gedacht, ich treffe die richtige Entscheidung. War dir denn überhaupt bewusst, dass schon in dem Alter von 2 Jahren sie immer noch gefährdet ist? Nein, um Gottes Willen, nein. Mhm. Du hast gedacht, du bist aus dem Schlimmsten raus, wahrscheinlich nach. Ich wusste mit 1 ist zu 60% und mit 2 ist es 100%, habe ich gedacht. Jetzt habe ich gehört mit 4, 5. Kannst du dir vorstellen, dass ich meine Große nie allein, die schläft bei mir im Bett, meine Große. Ja. Ich ist nicht alleine. Ja. Was sagen denn deine Eltern? Du hast deinen Vater vorhin erwähnt. Mein Papa ist, ich liebe meinen Papa über alles. Also der ist ja wirklich, viele sagen, der ist irgendwie so mein Idol. Ich bin auch total abhängig von ihm und mir ist ganz, ganz wichtig, was er von mir hält. Aber er ist wohl auch in der Sache, er hat sich auch geäußert und ich weiß, dass er die Schuld mir gibt. Ich weiß das. Ist dein Vater deine engste Bezugsperson? Ja, ich würde mal sagen, ja. Und was ist mit der Mutter? Meine Mutter ist, sie wohnt sogar im Moment bei mir, aber sie ist halt dauernd weg. Ne? Die ist jetzt wieder 3 Tage in Köln, davor war sie 4 Tage in München, davor war sie 5 Tage in Bonn. Kommt da wieder für 1-2 Tage. Und die wohnt bei dir in der Wohnung? Ja. Und wenn sie denn da ist, kannst du dich mit ihr auch nicht unterhalten? Nein. Warum nicht? Weil ich weiß, dass sie auch mir die Schuld gibt, aber sie ist dann halt so und spricht es nicht aus. Mhm. Ne? Aber sie wird jetzt auch auswandern, wenn die 40 Tage, also wenn die sechs Wochen vorbei sind, das 6-Wochen-Amt, dann wird sie auch fliegen. Ich bin meine Mutter ist Philippinin. Ach so, dann will sie auswandern. Also wieder zurückgehen. Wieder auswandern. Ja. Und das Schlimme ist ja, wenn dein Vater es auch nicht so explizit sagt, aber irgendwie dir zu verstehen gibt, dass er auch nur so ein bisschen das Gefühl hat, du bist schuld. Das ist ja schon schlimm genug für dich. Ja. Ja, das kann ich gut verstehen. Das ist ganz schlimm. Ich meine, du bist ja gestraft genug, du hast ja dein Kind verloren. Das ist ja ein unermessliches Unglück. Und wenn man dann auch noch irgendwie auch nicht plakativ, aber so ein bisschen eine Schuldzuweisung bekommt, ist man natürlich völlig, völlig fertig und wahrscheinlich auch völlig gelähmt im Moment, sich zu wehren oder irgendwas zu sagen. Liebe Cindy, wir überlegen jetzt mal, wen wir dir so ein bisschen an die Hand geben können. Ich finde, dass du hier einen Ansprechpartner brauchst. Du hast jetzt hier schon mal angerufen, wir haben uns unterhalten. Es gibt gerade auch für diesen Bereich viel Hilfe, viel gute professionelle Hilfe. Und da werden wir was für dich auch finden. Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Kraft und ich wünsche dir auch, dass du gute Gesprächspartner findest, dass du von diesen Schuldgefühlen loskommst. Okay. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen entsetzt, dass dein Vater das auch so denkt. Er muss deinen Schmerz... Er hat recht. Was hättest du denn tun sollen? Ich hätte sie retten können. Ich hätte es vermeiden können. Einfach vermeiden können. Ja, aber da hättest du immer neben ihr sitzen müssen, weil ich hätte. Ja, ich hätte sie wahrscheinlich früher ins Krankenhaus bringen sollen. Aber du hast mir gerade gesagt, dass du genau das gemacht hast, was du gelernt hast. Du hast die Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen. Wahrscheinlich war das genau das Richtige, was man in der Lage macht. Ja, war auch, aber hat dann nicht gereicht. Ich weiß, man denkt in der Situation als Betroffener natürlich, man hätte noch viel mehr machen können. Objektiv gesehen wirst du bestimmt das Richtige gemacht haben, aber dein Schmerz sagt dir, ich hätte noch mehr machen müssen. Liebe Cindy, ich bitte dich jetzt aufzulegen. Und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Und alles Weitere in Ruhe im Hintergrund, okay? Okay. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Danke. Tschüss. Ciao. Hier ist Marvin, 29. Guten Morgen, Marvin. Guten Morgen, Domian. Hi. Hallo. Hi. Um was geht's denn bei dir? Ach, ja, nichts so Schlimmes, wie ich gerade gehört habe, aber meine Freundin hat sich getrennt von mir vor, ganz unvorhaft, vor 1,5 Wochen. Nach wie viel? Nach fast 5 Jahren. Oh ja. Und auf eine ganz blöde Art und Weise, nachdem wir jetzt eigentlich so ein bisschen die Zukunft auch geplant hatten. Ja, warum hat sie sich getrennt? Wegen dem anderen Mann. Ja. Und das musste ich irgendwie, das ist echt das Schlimme, so aus ihr herauskitzeln. Aber sie hat den Anfang gemacht und hat gesagt, ich kann überhaupt nicht. Überhaupt nicht, überhaupt. Nein. Also ganz, ich versuche das ganz kurz abzureißen. Mhm. Also es ist so, dass sie im Moment oder seit einer Zeit im Examen steckt und das ist natürlich mal eine schwere Zeit und so weiter. Naja, und vor kurzem, also vor ein paar Wochen, fing es so an, dass sie sich ein bisschen anders benommen hat, so. Mhm. Also auf der sexuellen Ebene auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch durch, weiß ich nicht, so Verhalten wie plötzlich hat sie SMS, eine Sperre in ihrem Handy und es schwingt an ihrem Handy und nachts auch. Also wahrscheinlich mitbekomme ich sie nachts um 4 aufsteht, um an ihr auf Toilette geht, ihr Handy mitnimmt und dann eine Stunde bleibt. Also so ganz komische Sachen. Mhm. Und sexuell, dass sie zurückhaltender war? Nee, überhaupt nicht. Nein. Also, verrückt bin ich genau andersrum. Ja. Ach so. Also, plötzlich ganz offenherzig in Anführungszeichen und irgendwie neue Dinge und häufig und viel und gut, so, wo man denkt, irgendwas ist denn jetzt los, ne? Mhm. Und ja, und muss dazu sagen, dass wir halt geplant haben, dass wenn sie jetzt fertig ist mit allem, dann zusammenziehen, und das fiel mir immer sehr schwer, so persönlich irgendwie da so ein Commitment zu machen. Und dann haben wir das vor ein paar Monaten aber irgendwie zusammen entschlossen, und das gab irgendwie der ganzen Beziehung auch nochmal so einen richtig neuen Drive, ne, so einen Kick irgendwie, und es wurde irgendwie besser und gut, und wir haben uns irgendwie gefreut. Und ja, dann war ich beruflich im Ausland für 2 Wochen und dann änderte sich das irgendwie schlagartig so, dass tatsächlich sie anfing, irgendwie sich anders zu benehmen. Also das, was sie gerade sagt, aber vor allen Dingen diese Dinge, dass sie plötzlich irgendwie ständig an ihrem Handy hing und so weiter. Ja. Und dann hast du sie angesprochen und hast sie gefordert, dass sie was sagt. Ja, also ich hab dann gemerkt irgendwie, das ist ja so ein Bauchgefühl manchmal, ne, dass man dann irgendwie merkt, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe sie dann gefragt, eine offene Frage, sag mal, ist eigentlich alles in Ordnung zwischen uns und so weiter. Und dann sagte sie, ja, es ist alles in Ordnung, ich bin im Stress und ich habe jetzt in einer Woche Prüfung und Kopf dreht sich darum. Und dann war es so, dass ich irgendwie dann sie auf diese Dinge nochmal hingewiesen habe, was mir aufgefallen ist, was sich verändert hat. Und dann habe ich auch recht konkret gefragt, ob sie mir irgendwas sagen will. Und sie sagte, nee, es ist alles gut und freut sich auf die Zeit. Und wann hat sie es denn dann gesagt? Das war letzte Woche und das war so, dass ich ihr geschrieben, also ich bin dann, habe das eskalieren lassen, bin so in die Vollen gegangen und habe ihr per SMS geschrieben, wie lange geht das schon? Ganz konkret, ohne, einfach aus der Ahnung heraus. Mhm. Und dann hat sie sich nicht bei mir gemeldet. Und dann habe ich sie angerufen und gesagt, wir müssen uns unterhalten, wir sind 5 Jahre fast zusammen, wir wollen zusammenziehen, was ist hier los? Marvin, ich will nicht hetzen, ich muss jetzt noch ein bisschen zusammenfassen, weil wir nicht viel Zeit mehr haben. Das heißt, dann nach einer gewissen Zeit rückte sie mit der Wahrheit raus. Ich bin zu ihr hingefahren, ich hab mich mit ihr hingesetzt, sie in die Augen guckt, sag, was ist hier los, sag mir, was los ist, wir wollen irgendwie eine Perspektive haben. Ja. Und sie kam nicht mit der Sprache raus und dann sagt sie, ja, dann ich habe einen anderen. Wie lange schon? Angeblich 1,5 Wochen. Habe ich auch sofort gefragt, habt ihr miteinander geschlafen? Was ist da los? Und sie sagte, haben wir nicht. Und jetzt ist definitiv Schluss. Jetzt ist Schluss. Wir haben uns nicht mehr gesehen und es ist einfach ein Cut. Und das ist wie, also es ist ganz unwirklich irgendwie. Ja, vor allem nach 5 Jahren. Das ist ja, wir haben eine Perspektive irgendwie geplant und es ist einfach wie abgerissen. Mhm. Gab es dann folglich auch nicht nochmal ein intensives Gespräch zwischen euch beiden? Doch, gab es. Am Folgetag, als sie ihre Sachen bei mir aus der Wohnung holte. Und ich habe, das war kein Gespräch, das war eigentlich ein Referat von mir. Und ich habe ihr eine Liebeserklärung gemacht und gesagt, wie schön alles ist und wie sehr sie mich verletzt hat. Und du hättest vielleicht kein Referat halten sollen, sondern du hättest einfach nur zuhören sollen, was sie dir zu sagen hat. Hatte sie nicht. Sie hatte nichts zu sagen, sie hat geweint. Sie hat sich geschminkt, nachdem sie geweint hat, ist aus der Wohnung gegangen, ist gegenüber zum Bäcker gegangen, hat eine Tüte Brötchen geholt und ist gefahren und offensichtlich auch zu ihm, weil sie sonst sowas das ist hart. Das ist für dich hart. Unglaublich. Das ist hart. Du weißt nicht, was da los war, warum. Unglaublich. Die Liebe ist einfach nach 1,5 Wochen, ja. Marvin, jetzt muss ich was ganz unhöflich machen. Ich muss mich bei dir verabschieden. Aber, ja. wir melden uns nochmal. Das heißt, wir rufen dich gleich nochmal an. Ich bitte dich nur aufzulegen kurz. Okay. Ja? Danke. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. In der Technik, meine Lieben. Heute Nacht Henrik Hage. Morgen. Nee, morgen sind wir nicht pünktlich. 15 Minuten später im Fernsehen bei 1 Live sind wir pünktlich. Auch wieder offene Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Gute